das schon? Ja, wer weiß denn schon, falls was Besseres kommt, bist du wie die Fahne im Wind. Kann dich nicht verstehen, aber klar zu sehen, ja, die Welt, sie dreht sich um dich. Und du tanzt allein, ja, du tanzt allein, weil du niemand nah sein kannst. Und du fühlst dich frei, aber niemand bleibt, wenn man alleine tanzt. Zu Haus mit 100 Freunden, keiner dringt ganz durch. Nur was an der Oberfläche kratzt, ist gut. Von jeder Attraktion blinkt dein Telefon und du fühlst dich so begehrt. Du hast viel erlebt, doch wenn die Erde bebt, ist das alles nichts mehr wert. Und du tanzt allein, ja, du tanzt allein, weil du niemand nah sein kannst. Dem Regen zu und hast schon lang nicht mehr gelacht. Und du tanzt allein, ja, du tanzt allein, weil du niemand nah sein kannst. Und du fühlst dich frei, aber niemand bleibt, wenn man alleine tanzt. Und du tanzt allein, ja, du tanzt allein, weil du niemand nah sein kannst. Und du fühlst dich frei, aber niemand bleibt, wenn man alleine tanzt. Heute ist nur jeder eine Option.